Hier vielleicht noch ein kleines herzliches Dankeschön den Löschzuchtkundigen. Die haben heute den ersten Preis gemacht. Deshalb haben sie Freikarte für Konzerte. Biologie interessieren sollen, bevor sie aus dem Fenster.